Erst da alle Könige hörten, was geschehen war. Sie wohnten jenseits des Jordan und am Meer. Das waren die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Zweiter alle Könige taten sich zusammen. Sie wollten Josua und Israel bekämpfen. Dritter die Leute von Gibeon hörten auch davon. Sie wussten, was Josua mit Jericho und Ägai gemacht hatte. Vierter die Gibeoniter wollten schlau sein. Sie bereiteten Essen für eine Reise vor. Sie nahmen alte Säcke für ihre Esel und alte, kaputte Weinschläuche. Fünfter sie zogen alte, geflickte Sandalen an. Ihre Kleider waren alt und abgenutzt. Das Brot, das sie mitnahmen, war hart und zerbröselt. Sechster sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal. Sie sagten zu Josua und den Männern Israels, wir kommen aus einem fernen Land. Schließt einen Friedensvertrag mit uns. Siebter die Männer Israels antworteten den Hevitern, vielleicht wohnt ihr in unserer Nähe. Wie können wir dann einen Friedensvertrag mit euch schließen? Achter sie sagten zu Josua, wir wollen dir dienen. Josua fragte sie, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Neunter sie antworteten ihm, wir sind deine Diener. Wir kommen aus einem sehr fernen Land. Wir hörten von Jahwe, deinem Gott. Wir hörten, was er den Ägyptern angetan hat. Zehnter wir hörten auch, was er den zwei Amoriterkönigen angetan hat. Sie wohnten jenseits des Jordan. Das waren Sihon, der König von Hesbon, und Og, der König von Basan. Elfter unsere Anführer sagten uns, nehmt Essen für die Reise mit. Geht zu ihnen und sagt, wir wollen euch dienen. Schließt einen Friedensvertrag mit uns. Zwölfter hier ist unser Brot. Wir nahmen es warm von zu Hause mit. Das war, als wir zu euch aufbrachen. Jetzt ist es hart und zerbröselt. Dreizehnter hier sind unsere Weinschläuche. Sie waren neu, als wir sie füllten. Jetzt sind sie zerrissen. Unsere Kleider und Sandalen sind von der langen Reise ganz abgenutzt. Vierzehnter die Männer Israels nahmen etwas von ihrem Essen. Aber sie fragten Gott Jahwe nicht um Rat. Fünfzehnter Josua versprach ihnen Schutz. Er schloss einen Friedensvertrag mit ihnen. Er versprach, sie am Leben zu lassen. Die Anführer der Gemeinde schworen auch, sie zu verschonen. Sechzehnter drei Tage später hörten die Israeliten etwas. Sie hörten, dass die Gibeoniter in der Nähe wohnten. Sie wohnten mitten unter ihnen. Siebzehnter die Israeliten brachen auf. Am dritten Tag kamen sie zu den Städten der Gibeoniter. Das waren Gibeon, Kafira, Beroth und Kirjat Jerim. Achtzehnter die Israeliten taten ihnen nichts. Die Anführer hatten ihnen bei Jahwe, dem Gott Israels, Schutz versprochen. Aber die ganze Gemeinde beschwerte sich bei den Anführern. Neunzehnter die Anführer sagten zur Gemeinde, wir haben ihnen bei Jahwe, dem Gott Israels, geschworen. Darum dürfen wir sie nicht verletzen. Zwanzigster wir werden sie am Leben lassen. Dann wird Gott nicht zornig auf uns sein. Das ist wegen des Eides, den wir ihnen geschworen haben. Einundzwanzigster die Anführer sagten zu ihnen, ihr sollt leben. Die Gibeoniter wurden Holzhauer und Wasserträger für die Gemeinde. So hatten es die Anführer gesagt. 22. Josua rief die Gibeoniter. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr uns betrogen? Ihr sagtet, wir wohnen weit weg. Aber ihr wohnt mitten unter uns. 23. Darum werdet ihr verflucht sein. Ihr werdet immer Diener sein. Ihr werdet Holz hacken und Wasser tragen für das Haus meines Gottes. 24. Sie antworteten Josua. Wir, deine Diener, hörten. Jahwe, dein Gott, sagte seinem Diener Mose. Er wird euch das ganze Land geben. Er wird alle Leute im Land töten. Wir hatten große Angst, dass ihr uns tötet. Darum haben wir so gehandelt. 25. Jetzt sind wir in deiner Hand. Mach mit uns, was du für richtig hältst. 26. Josua tat es so. Er schützte sie vor den Israeliten. die Israeliten töteten sie nicht. 27. Josua machte sie zu Holzhauern und Wasserträgern. Sie dienten der Gemeinde und dem Altar Jahwes. Das blieb so bis heute.